Transparenz für die Ohren. Würde ich sagen, dann, ja, ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich zur heutigen Bufo-Sprechstunde. Es ist heute der 30.05. Ich sehe bereits, dass meine üblichen Aufzeichnenden aufzeichnen. Das freut mich sehr. Damit können wir uns das auch sparen. Und ohne weitere Vorrede gebe ich mal direkt an den Bundesvorstand, und zwar nach Dienstgrad zuerst an Sekor, und frage ihn, was er letzte Woche so getrieben hat. Ja, herzlichen Dank. Von mir auch herzlich willkommen zur Bundesvorstandssprechstunde. Ja, letzte Woche, ich war unter anderem auf der Freiheit statt Angst in München bei der Demo. Gesicht zeigen fand ich wichtig. Außerdem, Hermi, das Wetter war gut. Dann habe ich ein bisschen rumgetan wegen dem nächsten Bundesparteitag. Da sind so ein paar Punkte, die dann als Fragen im Raum stehen. Und ja, was war noch? Also ein paar Kleinigkeiten, halt der übliche Wahnsinn. Aber alles in ruhigen und geregelten Bahnen. Damit gebe ich weiter an. Carsten war auch da, ne? Ja, Carsten. Hey, mach du einfach weiter. Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen. Ich habe mich in der letzten Woche in der einen oder anderen Mumble-Runde rumgetrieben. Internationale Koordination, Rechtsabteilung, Polgef habe ich mal reingehört. War ein bisschen unterwegs. Ich war in Braunschweig beim Infostand. Gestern habe ich dann beim Klimafest in Hannover vorbeigeschaut. Allerdings nicht allzu lange. Ich hatte meine Tochter dabei. Ja, und heute Abend bin ich hier. So, nach Dienstgrad ist Christos der Nächste. Das lege ich jetzt hier mit ein bisschen. Gut zu wissen. Abend. Ja, ich war ein bisschen unterwegs. Ich war in der LAV-Sitzung in Berlin, habe mir einen Eindruck mal verschafft, wie es in Berlin läuft. Fand ich persönlich spannend, relativ positiv. Ich war auf der PAIRA und das war eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten. 5 von 6 waren dabei, das war auch sehr, sehr schön. Dann war ich in Frankfurt-Oder, habe mich mit einem Internetaktivisten aus Schweden getroffen. Dann war ich in Hamburg. Bei einer Veranstaltung abends, die war relativ interessant. Da wurde ich eingeladen von einer Europaabgeordneten der SPD. Ich war, auf der FSA in München war ich auch. Dann war ich noch in Regensburg bei so einem Shooting für den neuen Kalender, der nächstes Jahr rauskommt. Dieser Piratenkalender, den wir immer machen. Habe ich nämlich in diversen Mumbles rumgetrieben, unter anderem auch das Internationale. Da haben wir besprochen, wie wir da weiterarbeiten. Da war Carsten auch dabei und einige andere Leute. Ja, und noch eine Arbeitsgemeinschafts-Mumble, da haben wir uns besprochen, einen Programmantrag zu stellen. Der war auch spannend, der war, glaube ich, gestern. Ja, das war's dann. Ich habe sicherlich irgendwas vergessen. So, nach Dienstgrad kommt jetzt, glaube ich, Astrid. Sorry, Hermi. Ja, eigentlich ist ja wurscht. Nein, was habe ich gemacht? Mich um die Marina Kassel gekümmert. Dann natürlich auch die üblichen Mumble-Runden. Gestern zusätzlich noch kurz bei den Sozialpiraten mit reingeschaut. Die hatten Fragen zum Thema Jobcenterlisten. Und ja, ansonsten den üblichen täglichen Kleinkram und Wahnsinn. Gut, damit kommen wir jetzt endlich zum interessantesten Teil. Hermi, wie war der Urlaub? Er war wunderschön. Es hat zwar auch geregnet, aber nicht so doll wie hier. Ich war sehr viel an der frischen Luft und ich habe Piraten-E-Mails quasi annähernd komplett ignoriert. Ein Traum, super. So, dann gucken wir mal. Aktuell habe ich noch niemanden am Saalmikro. Doch, springt sofort jemand rein. Der Ride of Parley. Jo, bringen wir es gleich hinter uns. Ich hatte so ins Bett geschrieben, ich würde gern wissen, wie der Stand der Auseinandersetzung ist mit dem Datenschutzbeauftragten betreffs Geburtsdatum und ob jemand von euch bei den Treffen der Datenschutzbeauftragten war. Und das letzte Frage, ob ihr schon ein großes Kontingent an Torten bestellt habt. Die letzte Frage kann ich gleich beantworten. Nein, ist noch nichts angelaufen. Die anderen Fragen gebe ich an meine Kollegen. Ich habe mich mit dem DSB in Berlin getroffen und wir haben miteinander kommuniziert. Also für mich ist der Stand so, wie wir damals auseinandergegangen sind beim Bundesschiedsgericht. Das kennst du ja auch, warst dabei. Da gibt es für mich im Moment keine weiteren Erkenntnisse. Datenschutztreffen, ja, wäre ich gerne hingefahren, musste ich leider abblasen, weil es örtlich leider ja für mich sehr blöd lag. Alleine mit dem Zug wären es 6 Stunden gewesen mit 4-mal Umsteigen. Habe ich aber Bastian auch gesagt, würde ich mir wünschen, also ich finde es gut, dass es gemacht wurde. Ich würde mir wünschen für die nächste Planung, dass es vielleicht ein bisschen zentraler gelegt wird. Gut, damit ist noch die Frage nach dem Geburtsdatum irgendwie, oder? Nö, das ist Stand so, wie wir beim Schiedsgericht auseinander. Ah, Entschuldigung, ja, okay, ich ziehe den Beitrag zurück. Okay. So, Bastian hat was dazu. Ja, nur ein kurzer Bericht zum Datenschutztreffen. Ja, das war ein bisschen abseits. Wir müssen ja berücksichtigen, dass wir fast kein Budget haben und uns da keine teuren Treffen leisten können. Deswegen ging es in erster Linie mal darum, möglichst günstig das zu veranstalten. Das ist uns gelungen. Das lag ein bisschen in der Pampa, aber die Rheinland-Pfälzer kennen das, den Ort sehr gut. Die machen da nämlich auch immer ihre Treffen und Schulungen und so weiter. Und der, die weiteste Anfahrt hatte, war ich, mit 700 Kilometern, natürlich auf die eigenen Kosten. Deswegen lag es da. Zentral würde ich mir auch sehr gerne wünschen. Aber wenn man das quasi aus der eigenen Tasche bezahlen muss, sind die Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt und da haben auch nicht alle wirklich Lust, alles zu bezahlen. Das ist eigentlich der Grund, weswegen wir es da gemacht haben. Weil gehört ja auch noch Übernachtung und Verpflegung und alles dazu. Und auch für alle Teilnehmer war das eigentlich eine sehr günstige Geschichte. Ist auch meine Wenigkeit, aber die interessiert in dem Zusammenhang weniger. Wenn jemand einen guten Vorschlag hat fürs nächste Mal, immer gerne. Ich würde davon hören, weil ich mir eine sehr schöne Geschäfte gelassen habe. Bitte werf eine Münze ein. Ich übersetze mal. Also ich glaube, der Carsten hat gerade was von Nürnberg gesagt. Ja, das haben wir schon besprochen. Aber das war dann zu kurzfristig, um von Südpfalz nach Nürnberg um zu switchen innerhalb von einem Tag. Aber wir nehmen natürlich gerne Angebote an, ganz klar. Ich würde gerne noch was zum Thema Budget anmerken. Also ja, Bastian, es wäre natürlich wünschenswerter, wenn wir den Datenschutzbeauftragten auch für solche Veranstaltungen mehr Geld zur Verfügung stellen könnten. Aber ist dir bewusst, dass das Budget im Bund für den Datenschutzbeauftragten höher ist als das für Veranstaltungen? Wenn wir die Pflichtausgaben abrechnen würden, wäre das Budget 4-mal überzogen. Ich möchte das nicht weiter diskutieren, das sprengt hier heute in den Rahmen. Dankeschön. Ja, ich würde das halt einfach nicht so gerne so unkommentiert stehen lassen, wenn da der Eindruck vermittelt wird, dass wir da keinerlei Geld zuschießen und dass ihr so arm dran seid. So, ist jetzt wieder besser? Einwandfrei. Ich sprach von Pflichtausgaben, ich sprach nicht von Budget. Ne? Dass wir das uns auch ganz klar verstehen und wir jammern ja gar nicht. Gut, jammern tun wir auch nicht und deswegen Joffi, der nächste Mal. Ja, aktuell habe ich noch eine Frage im Pad. Und zwar ist das etwas länglicher. Richtig, also betrifft auch den Datenschutzbeauftragten, deswegen ist es gar kein wirklicher Sprung. In seinem Blog zitiert der DSB, Eintrag vom 17.05., ein Professor, der schreibt, dass der DSB praktisch entmachtet worden sei. Die Frage ist, wurde der Datenschutzbeauftragte entmachtet und falls ja, von wem? Vom BUFO oder von der Aufsichtsbehörde oder von wem? Und warum? Dazu gibt es da noch eine Nachfrage. Ich würde jetzt erstmal diese Frage hernehmen und sie in den Raum stellen. Ich denke, falls es dazu dann noch Erklärbedarf zu diesem Eintrag oder sonstiges gibt, haben wir ja Gott sei Dank den entsprechenden Betroffenen heute auch hier. Also meines Wissens nach wurde niemand entmachtet. Wenn da etwas an mir vorbeigehen gegangen sein sollte, bitte ich um entsprechende Korrektur. Also zumindest wurde von euch niemand entmachtet, so. Jo. Was ist denn das überhaupt für ein Kontext? Also worum geht's denn da? Wenn ich so erkläre, ich das in kurzen Worten auch gerne auf. Ja. Es geht um eine, prinzipiell um eine Klage vom Bundesvorstand. Da wurde dem DSB abgesprochen, überhaupt antragsfähig zu sein. Das ist nicht wirklich schlimm. Daraus hat sich dann eine rechtliche Überprüfung ergeben und das ist eine ganze Gruppe, die das versucht eruieren. Und da kam man zum Schluss, dass da der Datenschutzbeauftragte für Piratenpartei Deutschland zu fast gar nichts Zugang hat, eher quasi entmachtet sei, das war ist ja auch in Anführung. Nein, die Aufsichtsbehörde hat da nichts gesagt, wenn gleich sie wohl angefragt sein soll, aber das wird die dann Kraft ihrer Wassersuppe entscheiden. Aber das ist eigentlich die Beantwortung. Das andere ist ein schwebendes Verfahren. Das wird sich demnächst irgendwie dann klären. Ja, so. Also hat der DSB da einen Text geschrieben. Mir fehlt der Zusammenhang. Vom Bufo ist da nichts gewesen. Alles klar. So, Right of Party nochmal dazu. Nee, machen wir einen kleinen Themenschwenk. Es gab ein Urteil zu Berlin, nee, Quatsch, zu Brandenburg, nicht Berlin, zu Brandenburg, wo der, wenn mich nicht alles täuscht, der Vorstand, einkassiert wurde und Schiedsgericht und die ganzen Wahlen und der ganze Landesparteitag. Und da steht in Kürze wohl wieder einer an und da wollte ich fragen, wie weit ihr da jetzt involviert seid. Machst du, Carsten? Soll ich dazu sagen? Rat of Pali kennt ja auch die Diskussion auf der Mailingliste. Von daher wäre es eigentlich an ihm zu erklären, ob denn diese Behauptung des Landesschiedsgerichtes Hessen tatsächlich schon Relevanz hat oder nicht. Das ist ja die Diskussion, die da auch gerade geführt wird. Also ob es schon rechtsgültig ist oder nicht, das sehe ich doch richtig, oder Rat of Pali? Also prinzipiell hast du natürlich recht, die entsprechende Diskussion. Aber frag drei Leute und du kriegst fünf Meinungen. Aber auf der anderen Seite habe ich gehört, dass es einfach, um auf der sicheren Seite zu sein, die Möglichkeit gäbe, dass, das ist ja zu anderen Anlässen ja auch schon passiert, irgendwie eine Kombi-Einladung stattfindet. Das heißt vom bisherigen Landesvorstand und vom Bundesvorstand und dann kann keiner was sagen, weil im Zweifelsfall der LPT zu dem dann eingeladen worden ist, vom richtigen Organ, veranstaltet wird. Okay, was ich dir dazu definitiv sagen kann, ist, wir haben am Mittwoch wieder Mumble mit der Rechtsabteilung. Es existiert zu dem Thema selbstverständlich schon seit dem Wochenende ein entsprechendes Ticket dazu. Auch bei uns wird es kontrovers diskutiert und wir werden am Mittwoch dann entsprechend schauen, wie wir da weiter vorgehen. Also das muss ja dann schon ein bisschen strukturiert sein und könnte natürlich auch in die Richtung tendieren, die du gerade schon angesprochen hast, damit da nichts in die Hose geht, ja. So, Basti nochmal. Ja, kann ich auch kurz Auskunft geben. Es ist eigentlich alles völlig unaufgeregt. Ja, es gibt ein Urteil. Das ist auch nicht rechtskräftig bisher. Es ist eingeladen worden zum Parteitag. Das ist die einzig wichtige Erkenntnis. Der Parteitag findet zeitnah statt. Daraus ergeben sich jetzt keine weiteren Pflichten, weil es eigentlich letztendlich für die Wurst ist, wer einlädt, solange das Organ die Herrschaft hat, wenn das angezweifelt wird, wird die Einladung nicht ungültig, ganz im Gegenteil. Das könnte man sich auf Notvorschriften berufen, dann wäre sogar jedes Mitglied berechtigt einzuladen, um die Vertretungsberechtigung wiederherzustellen, kann man alles nachlesen, ist seit Jahrzehnten ausdokumentiert. Und auskommentiert, es wird gar nichts passieren, meiner Ansicht nach, außer dass dieser Parteitag stattfindet. Die Frage, die es jetzt noch stellt, ob der ein Tag oder zwei Tag ist, ist, glaube ich, das klärt der Landesverband. Es gibt jetzt überhaupt keinen Anlass, den jetzt noch irgendwie mit der Brechstange vorzuziehen. 25. Juni wird er stattfinden und dann wird alles dort von der Mitgliederversammlung geklärt. Das ist das höchste Organ und das wird es schon schaffen. Dann sind wir ja mal beruhigt. Aber wie gesagt, das machen wir am Mittwoch dann gerne auch nochmal. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Genau, also ich würde es bloß nicht aufgeregt betrachten, sondern alles ein bisschen gelassener. Ich bin sowas von gelassen. Okay, alles ist gelassen und schweigt. Ja, ich warte mal kurz eine Sekunde, ob noch jemand ans Mikro kommt. Falls nicht, springe ich dann zur nächsten Frage im Pad weiter. Gut, nächste Frage im Pad. Tam-tam-tam. Wie ist das Verhältnis des Bundesvorstands zum Datenschutzbeauftragten und seinen Vertretern? Ich wusste nicht, dass der Datenschutzbeauftragte Vertreter hat, aber das ist wohl ein anderes Thema. Doch, hat er und ausgezeichnet. Völlig entspannt. Hervorragend. Bastian und ich, wir haben offene Ohren füreinander, wir sprechen miteinander, wie das eben auch der Fall ist. Wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, aber das wäre ja auch zu viel verlangt. Aber auch ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Jo, passt. Ja, so ruhig heute. Ja, alles tiefenentspannt. Was haben denn die Leute so gemacht, die hier alle zuhören? Vielleicht hat mal einer Lust, was zu sagen. Fühl mich aber nicht angesprochen. Die sind auch tiefenentspannt, Christoph. So, jetzt aber was? Und dann bestenfalls. Nee, lass mal die Andreas vor. Also ich war gerade mit dem zwei Augen ganz woanders, aber hab ich das richtig verstanden, was wir so erlebt hätten, ja? Ja, hat mich mal interessiert. Ich dachte, vielleicht frage ich mal andersrum. Genau. Ja, coole Idee. Ja, ich war in Berlin im Zuge der AG Drogen- und Suchtpolitik und zum Beispiel auch als Themenbeauftragter auf der Mary Jane. Das war die erste Hanfmesse seit 13 Jahren in Berlin. Ich hatte seinerzeit mal einen Wink vom Bundesvorstand bekommen, dass diese Messe stattfindet und haben dann auch relativ früh zum Glück Nägel mit Köpfen gemacht. Es waren 100 Aussteller da. Der halbe Olafo Berlin war da, ohne Ende Publikum. Wir waren parteilich gesehen zu zweit. Die Grünen hatten, glaube ich, einen halben Meter mit Stuhl. Wir hatten 3,5. Es war ein Knaller. Es war eine riesige Messe. Es hat richtig Spaß gemacht. Was ich an der Messe unter anderem wirklich faszinierend fand, war, dass inzwischen auch ältere Menschen an der Messe teilnehmen und interessiert sind, ernsthaft interessiert sind, das Thema Cannabis als Medizin entdeckt haben. Ich war so frech, habe uns einen Stand unverbindlich für nächstes Jahr reserviert. Die gehen davon aus, dass sie nächstes Jahr 300 Aussteller haben werden. Dieses Jahr waren es 100. Ein Riesenerfolg, hat Spaß gemacht, viele Leute kennengelernt, viele Vernetzungen betrieben. Ja, Dank am Bundesvorstand, der sich dafür gegeben hat, das über sich abwickeln zu lassen. Und den vielen Landesverbänden, die Geld gespendet haben, abgesehen von den vielen, vielen Leuten, die mitgearbeitet haben im Hintergrund, im Vordergrund. Wir hatten, ich glaube, EuroTV ein Interview, Sensi Seed, das ist jetzt ein bisschen meiner Bubble. Also wir haben auch, wie gesagt, auch gute Öffentlichkeitsarbeit gehabt und haben neue Ideen für die Zukunft. Aber das kommt man an anderer Stelle. Also es war ein schönes Wochenende in Berlin und ja, war toll. Coole Geschichte bestenfalls. Vielen Dank dafür. Ich habe auch gehört, ihr habt eine Lösung für das Grumpy Cat Plakat gefunden. Ja, wir nähern uns dem Ziel. wir hatten sogar eine kleine Auflage mit. Also Grumpy ist ein absoluter Renner. Das reißen die Leute einen aus den Händen. Das lieben sie. Und was eine zweite Geschichte war, wir haben dieses Jahr 20 Kilo Knusperhanf unter die Leute verteilt. Man gibt das denen in die Hand und fordert sie auf, es zu probieren. Und in dem Moment, wo sie es im Mund haben, fangen die an zu grinsen. Und das ist der Einstieg. Funktioniert hervorragend für Gespräche und zum Kennenlernen. Ja, hat Spaß gemacht. Also, um es nochmal zu erinnern, Knusperhanf ist im Übrigen gerösteter und kandierter Hanfsamen. Sehr lecker, sehr köstlich und natürlich nicht psychoaktiv. Selbstverständlich nicht. So, dann Bastian nochmal was? Ja, ich will nämlich auch was Positives berichten. Datenschutz wird ja mal was negativ verbunden. Nein, wir haben am Wochenende ein ganz hervorragendes Wochenende gehabt. Es war sehr, sehr gastfreundlich, haben viel Spaß miteinander gehabt und auch ernsthaft gemacht. Also wir haben jetzt mehrere Sektionen gehabt. Wichtig war für viele, dass wir eine ordentliche Fortbildungsveranstaltung machen, mehrere Zertifizierung quasi oder Zertifikatsfortbildung gemacht, sodass die anwesenden DSBs das verwenden können für ihre Tätigkeit als Nachweis. Wir waren ziemlich produktiv, was die Zukunft anbelangt, des Datenschutzes, auch der technisch-organisatorischen Maßnahmen, wie das so heißt, so schön. Was zu beachten ist, bis diese europäische Datenschutzgrundverordnung scharf geschaltet wird, muss eine ganze Menge gemacht werden. Da kamen viele Ideen, auch wie man tatsächlich da mit mal Geld in die Parteikasse holen kann. Und so weiter und so fort. Letztendlich, glaube ich, gab es auf der Hessenliste einen sehr schönen Beitrag von Pirata. Wir sind nach Hause gegangen, haben unsere Arbeit gemacht und haben uns da ein schönes Wochenende gemacht. Das war letztendlich anstrengend für viele, aber sie haben es gerne gemacht. Und dieses Positive würde ich auch gerne mal rübertragen. Es hat sich für alle gelohnt, glaube ich, und wir machen das wieder. Super, danke. So, Thomas. Ja, positive Dinge. Also erstmal haben wir alle festgestellt, am Wochenende waren fast überall Aktivitäten. Ich habe mich mal ein bisschen in Berlin rumgetrieben. Das Spannendste war für mich, glaube ich, gewesen am Samstag, wo dann ganz spontan, ganz zufällig ein Piratenboot, was privat organisiert wurde, gekauft wurde. Und zwar am Nachmittag dann in Spandau auf den wunderbaren Namen Peace. Natürlich mit dem P als Piratenlogo. War sehr gut besucht, war also ein Teil des Landesvorstands da, Spitzenkandidaten von AGH etc. mit Party, war also auch sehr gut angekommen, auch bei den anderen Bootsfahrern und allen, die es mitbekommen haben. Das war sehr spannend. Nebenbei gab es, glaube ich, noch andere Veranstaltungen, die wohl auch teilweise ganz gut besucht waren. Und gestern Abend war ja noch dann Vorstandssitzung in Berlin, da bin ich auch mal da gewesen. Und es war also spannend zu beobachten, wie also auch der Landesvorstand Berlin momentan aktiv dabei ist, den Wahlkampf vorzubereiten für Berlin. Ich glaube, das wird eine ganz interessante Geschichte. Vor allem, ich habe auch mal mittlerweile die Plakate gesehen, die ja teilweise schon irgendwo vorhanden sind. Wird eine geile Aktion werden in Berlin. Auf zum Wahlkampf. Was gab es denn noch von der LAFO-Sitzung gestern zu berichten, Thomas? Eventuellerweise mit international irgendwas? Hast du da noch? Das Internationale kam gestern nicht mehr zur Sprache, weil die Zeit dann doch etwas zu eng war. Das wird wahrscheinlich jetzt zwischendurch nochmal abgehandelt und besprochen werden, was ich da so gehört habe. Okay, danke. Einen kleinen Nachtrag nochmal gerne zu dem Boot. Das Boot hat übrigens einen Vorteil, das darf wohl fast überall in Berlin durchfahren, selbst am Bundeskanzleramt vorbei. Also sprich, man kann das Ding für ganz andere Aktionen nutzen als das bisherige Floß, was in Berlin vorhanden war. Und sind wohl auch die Ausnahmegenehmigungen für bestimmte Kanäle in Berlin auch schon beantragt. Weil auch das Boot soll natürlich im Wahlkampf aktiv eingesetzt werden. Also Ala 2009, wo damals das Boot vom Kanzleramt und vom Bundestag gefahren ist, wolltet ihr solche Aktionen machen in Berlin? Solche Spontanaktionen werden wohl sicherlich nicht ausgeschlossen sein. Okay, super. Jetzt ist es wieder schön ruhig. Die Frage von Christus bleibt aber natürlich bestehen. Wer also noch einen kurzen Schwank aus seiner Woche erzählen möchte, weil er der Meinung ist, dass wir dem Bundesvorstand hier unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit einräumen, der kann das jetzt tun. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Dann warte ich jetzt noch ein paar Minütchen und dann mache ich um halb Schluss und schreibe noch kurz einen Programmantrag fertig. Das klingt doch mal nach einem Plan. Gut, ich übernehme mal die Frage, weil irgendwie der grüne Antragsteller nicht da ist, aber ich glaube, es interessiert wirklich viele schon in der Partei, auch heute. Die steht ja in Zahl 21. Davon ausgehen, dass die meisten BUFO-Mitglieder nicht wieder zur Wiederantrag treten, das steht jetzt hier so. Sucht der BUFO aktiv nach geeigneten Nachfolgern, es wird höchste Zeit, die Sommerpause auch quasi schon zu beginnen. Ich möchte mich jetzt nicht inhaltlich dem Text angliedern, aber der grundsätzlichen Frage. Ja, interessant finde ich im Pet-Chat in Zeile 3 und nicht in Zeile 23, sondern den letzten Eintrag, wo da steht in grün, grüne raus. Das passt so ein bisschen zur Frage, aber um die Frage nicht völlig lächerlich zu machen, soweit ich weiß, ist nicht davon auszugehen, dass die meisten BUFO-Mitglieder nicht wieder antreten. Also von daher hat sich die Frage schon im ersten Nebensatz erledigt. Man beachte bitte die doppelte Verneinung von Segwa. Das ist so schön, diesen Satz muss ich glatt twittern. Weiter auf Pali, bitte. Hermann, ich wollte nur wissen, bist du jetzt sozusagen offiziell aus dem Urlaub zurück? Ja. Das heißt, da können wir so langsam in Richtung Dokumentmanagement mal ein bisschen weitermachen. Jawohl. Alles klar. So, lieber Job. 21.30 Uhr, keine weiteren Fragen. Doch. Lass uns Tagen. Doch, gerade in diesem Moment, das ist dieses übliche Last-Minute-Dings, aber jetzt steht schon wieder jemand am Mikro. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich danach gleich schon zumache die Rednerliste, aber lass ich mal. Okay, dann PR bitte. Guten Abend erstmal, ich hätte eine Frage zu Medienstrategie. Ihr wisst, mein Lieblingsthema, SEO, Reichweite, Verteilung über Google, solche Dinge. Denn gerade diesen Monat hat sich ereignet, dass es nochmal einen Fall der Zugriffe gab. Ich werde den Zugriff direkt auf die haben. Wäre auch schön, wenn man die mal irgendwo sehen könnte. Habt ihr da einen Plan, was gegen zu tun? Habt ihr überhaupt vor, was dagegen zu tun? Ich meine, inzwischen werden wir von der CDU im Internet ausgestochen und das ist halt schon doch ein bisschen traurig. Ich habe auch schon gelesen, dass wir gar nicht mehr vorkommen, wenn es Auswertungen über unsere Reichweite gibt. Das ist an der Stelle relativ relevant. Tatsächlich ist aber durchaus ein interessanter Punkt, nämlich SEO. Astrid hat für die nächste Marina zumindest einen Referenten eingeladen, der zu dem Thema mal was für alle anwesenden Vorstände sagt, da die ja da doch eine Möglichkeit haben, diese Info dann auch weiterzutragen, könnte das durchaus interessant sein. Ich weiß allerdings nicht, Astrid, ob der Slot tatsächlich noch steht oder ob ich da was Altes verkünde. Der steht. Sehr schön. Okay, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, primär interessant wäre es ja in der Anwendung auf die Bundeswebseite, weil es immer noch das Portal mit der größten Reichweite ist. Passiert da in die Richtung was aus dem Presseteam heraus? Das ist eine Frage, die du an das Presseteam stellen musst. Oder Astrid, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Danny, weil das wollte ich jetzt dann doch mal verifizieren. Du kennst das ja mit der Gerüchteküche innerhalb dieser Partei. Und irgendjemand hat mir erzählt, dass du inzwischen bei der FDP bist und dort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machst. Ist das richtig? Dann wäre es sicher sehr viel besser bezahlt. Ja, wie gesagt, es hat mir jemand erzählt. Und ich habe mir gedacht, bevor ich hier Gerüchten Glauben schenke, frage ich dich doch mal einfach selber. Also du engagierst dich da nicht in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Super, schön, dass wir das geklärt haben. Da können wir gleich weitermachen mit den anderen Medien, die wir so haben, und zwar unsere Social-Media-Kanäle. Das ist auch eine Entwicklung, die ein bisschen traurig ist. Auch unsere Reichweite da ist ziemlich zusammengeschrumpft. Und wenn man jetzt nach der Intensität der Tweets schaut, das ist irgendwie quasi ein Tweet am Tag. Wird sich da in die Richtung irgendwas ändern, dass da mehr passiert, mehr Interaktion? Und das hat in der Vergangenheit immer wieder mal geschwankt. Und es gab Zeiten, wo unglaublich viele Tweets über den Bundesaccount verschickt wurden, wo ich dann Theater am Hals hatte, weil dabei auch der eine oder andere Unsinn dabei war. Im Augenblick ist es vielleicht ab und zu ein bisschen weniger. Das ist etwas, was sich durchaus immer wieder mal in die verschiedenen Richtungen auspendelt. Aber dass ich deswegen jetzt irgendwie den Antrag auf keine Ahnung stelle, um gewaltige Dinge zu tun, dafür sehe ich im Augenblick keine Notwendigkeit. Gut, dann einen letzten hätte ich noch, der ist auch schon im Pad, vom Schreibreform, die Frage nach dem einen Tweet mit dem Travolta-Teil. Das ist wohl einigen der alten Piraten, die sich noch sehr gut an das verstärkte Engagement aus der Piratenpartei gegen Scientology erinnern können, übel aufgestoßen. Gibt es in die Richtung Änderungen oder ist das immer noch eine unserer vordringlichsten Forderungen beziehungsweise Anliegen, vor eben dieser Sekte zu warnen? Ich wüsste nicht, dass sich da das geändert hat. Oh, Entschuldigung, Christus. Anonymous hat da ganz stark immer pro, also kontra dieser Sekte gearbeitet und wir waren 2009, waren wir mal sehr dagegen. Ich wüsste nicht, dass wir jetzt auf einmal pro dieser Sekte sein sollen. Und es war halt die Frage wegen der Verwendung des Travolta-Memes auf Twitter. Vielleicht gebt ihr uns einfach eine Liste von allen fragwürdigen Personen, nicht nur im Scientology-Bereich, sondern auch von allen anderen möglichen Glaubensrichtungen oder was es sonst noch alles gibt. Und dann haben wir da quasi eine Blacklist, wo wir genau wissen, okay, diese Namen dürfen wir weder aussprechen noch zitieren noch in irgendeiner Form retweeten oder ein Foto von denen veröffentlichen. Ja, und dann hätte ich auch gerne gleich noch die Liste von Worten, Wörtern und Zitaten dazu, die ich nicht mehr benutzen darf. Sag mal, wo sind wir denn hier? Carsten, dein Einsatz wäre jetzt nämlich mit der Aufforderung, das doch bitte an Vorstand@ zu schicken. Ja, ist doch aber Selbstläufer, ne? Also wenn euch was nicht gefällt, und das meine ich tatsächlich ernst, ich kriege von außen hin und wieder auch mal einen Tweet, wo jemand sagt, oh mein Gott, wie könnt ihr nur, warum tut ihr nicht? Hey, tut selber was, schreibt einen Antrag, schickt ihn an vorstand@piratenpartei.de und dann werden wir uns damit beschäftigen. Aber mal ehrlich, PR, der Piratenpartei jetzt zu unterstellen, sie würde unter Umständen Scientology fördern, weil irgendjemand irgendwo den, wie heißt der Schauspieler, irgendwo abgebildet hat, findest du das nicht selber ein bisschen lächerlich? John Travolta. Ach, John Travolta. Das war doch der tanzen konnte, ne? Also ich finde die Diskussion darum ein bisschen lächerlich, ganz ernsthaft. Da gibt es wieder Hand und Fuß für und wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein absoluter Gegner von Scientology bin. Von daher weiß ich nicht, was da konstruiert werden soll. War nur die Frage, wenn das halt über diesen Account verteilt wird. Naja, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Bei dir kommen ab und zu mal so nur die Frage. Ist okay, was die Frage stellt. Klare Antwort ist definitiv nein. Na, ist doch gut. Hattest du dich nur noch einen? Ich hätte gerne dann... Richtig, das war der letzte eigentlich, soweit ich das verstanden habe. Das war an mich direkt gestellt worden von mehreren Vorstandsmitgliedern. Da würde ich doch sehr gerne drauf antworten. Dann los. Ich habe durchaus mal einen Social Media Style Guide veröffentlicht für die Partei. Der war auch lange Zeit in Nutzung. Anscheinend wurde der jetzt ersetzt und also wir hatten da mal ein paar Richtlinien, zum Beispiel kein Löschen, sondern Korrektur, solche Dinge. Und ja, anscheinend ist der jetzt verloren gegangen. Da müssen wir wohl einen neuen anlegen. Gibt's da Pläne für? Ja, ich gucke erstmal nach, ob ich da einen alten wiederfinde. Und ich frage jemanden, der sich damit beschäftigt. So, dann Thomas noch. Ja, einfach nur erstmal einmal noch ein kleiner Nachtrag. Also Danny, du weißt auch, wir hatten da solche Themen in der Vergangenheit, das war mit der Datenkrage bei ACTA schon so. Da wird gerne das eine mit dem anderen immer vermengt, um gerne mal was Negatives für die Piraten reinzuschieben. Ansonsten, ich greife jetzt Joffrey einfach mal vor, weil ich wollte, ich glaube, ich habe das wollte in Enden gehen. Es gibt ja noch zwei Sachen. Einmal gab Guido, also Guido Körber, The Bug, nochmal einen Hinweis reingestellt, dass er morgen nochmal auf dem Podium zur TTIP in Berlin sitzen wird. Das ja, da hätten wir bitte gerne den richtigen Link, weil er hat den Link auf dieses Pad hier gepostet. Das habe ich auch schon gesehen, aber ich habe, doch er ist ja noch anwesend, vielleicht hört das ja gerade und kann es korrigieren. Aber es gab dann eine wesentliche Frage an den Bundesvorstand. Wer wird Fußball-Europameister, lieber Buffo? Und die Frage kam von Ben. Ja, na klar. Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit das eine oder andere Mal erwähnt, dass mich Fußball absolut nicht interessiert. Ich werde da jetzt auch nicht davon abweichen, nur weil, was nochmal für eine Veranstaltung kommt? Wann ist diese Europameisterschaft eigentlich? Sie bricht demnächst über uns herein und ich nehme an, es gewinnt eine Mannschaft bestehend aus 11 männlichen Fußballspielern. Gewinnt am Ende nicht eigentlich immer FC Bayern oder so? Boah, Alter, was geht? Also ich bin für Andorra. Jo, pass auf, Finale ist Frankreich gegen Deutschland. Ist doch eine ganz klare Geschichte, oder? Und die Franzosen haben nicht ihre beste Mannschaft mitgenommen und die Deutschen werden auch nicht, werden höchstens ins Finale kommen. Ich bin für Spanien. Dann sag ich mal so, ich bedanke mich für die Antworten im Namen des Antragstellers. Wir sind jetzt alle schlau geworden. Geht es euch genauso wie uns. Ich bin schockiert. Ich fühle mich mal so als Moderator so überflüssig. Aber tatsächlich, ich hatte, Thomas, du hast mich da falsch verstanden. Ich habe ganz dezidiert nicht um 29 Uhr gesagt, die Rednerliste ist zu. Deswegen ist PR jetzt nochmal dran. Ich möchte dem Thomas nach der Sitzung antworten. Okay, das wäre sehr schön. Ja gut, wenn das direkt an Thomas ist, dann passt. Gut, dann warte ich jetzt nochmal bis 21.40 Uhr. Um 21.40 Uhr schließe ich in die Rednerliste. Wenn jetzt halt noch jemand was sagen möchte, dann sollte er sich beeilen. Verdammt, er ist schon wieder der Bug. Ich wollte nur sagen, ich habe den Link korrigiert. Danke. So, und netter PC nochmal. Ja, Christos, ich wollte mal wissen, wo du die Bilder hingeschoben hast, die du gemacht hast auf der FSA. Denn du hast mich auch zweimal fotografiert. Ich? Ich habe die erstmal bei mir selber und ich habe die auf der FSA-Facebook-Seite rausgeballert. Okay, dann suche ich mich da mal. Danke. Bitte. So, 21.40 Uhr. Es sei beendet. Dann, lieber Joffrey, an dieser Stelle herzlichen Dank für die Moderation. Vielen Dank an unsere Gäste für die angenehme Stimmung heute Abend. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und gute Nacht. Jo, ich mache das Programm und wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ja, ich sage auch danke. Tschüss. Danke euch. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Bis dann. Macht's gut. Passt auf euch auf. Gute Nacht. Ist ja schon alles gesagt. Vielen Dank und schön, dass ihr da wart. Bis bald. Ciao. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.